Kohle oder Koks, die Sendung für Realisten und die es noch werden wollen. Die Gäste sind illust, das Licht ist hell und die Uhren gehen rückwärts. Heute in aller Ehrlichkeit. Benno Berghammer erzählt Ehrlichkeiten aus seinem Noch-Leben. Was ist denn mit gar nicht mehr vor? Ich hab mir zwei, also jeweils in die linke und in die rechte Brust, eine Scheibe Leberkäse einoperieren lassen, weil ich ja Witten verloren hab. Und damit es richtig echt ausschaut, habe ich mir einen Kasleberkas eine transplantieren lassen. Weil manchmal als Ersatz Mutter aushilft. Und da ist das schon ein bisschen von Vorteil. Naja, in der Wildnis ist es halt drum gegangen, wer länger mit einem Fernglas in die Sonne schauen kann. Ich hab verloren, ich muss ein bisschen langsamer reden, das soll wieder so Schnappatmen. Also ich hab verloren, weil der Wäudl zu seinem Glück vergessen hat, die Abdeckung von der Linsen runterzutun. Jetzt waren die Augen natürlich geschützt und ich hab voll in die Sonne reingeschaut und hab natürlich nach einer Sekunde das Glas wieder fallen lassen in die Wiesen. Naja. Jetzt hat er natürlich viel länger schauen können. Naja, das mit meinem Bauch, das ist eine Krankheit, das ist eine Fortschritt. Nur ihr heute. Jetzt gibt es kein weiter. Das ist wirklich ein Geheimnis. Ich bin ja eigentlich ein Streifenpolizist. Schon seit 30 Jahren. Und mir war in meiner Amtszeit immer fad. Mir ist alles so langweilig. Ich hab nie gewusst, was ich tun soll. Die Verbrecher, die waren mir alle zu schnell, denen bin ich nie nachgekommen. Und ich hab nie ein Geld gehabt, dass ich mir mehr für mein Funkgerät Batterien kaufe. So wird nie was gehört. Wenn er eins und zwei. Oder keiner. Ich hab dann zum Essen angefangen. Das was dann natürlich dann ersucht worden ist. Ich muss ein bisschen langsamer wieder. Natürlich hat mein Geldbeil darunter gelitten. Das war immer leer. Und dann irgendwann ist mir mal die Idee gekommen, dass ich mir ja recht viel Geld sparen könnte. Ich hab dann angefangen, willkürlich Leute einfach zu erpressen. Also wenn ich ihn gesehen habe, allein ich in einer großen, bin ich am Nach und habe ihn aufgelauert. Und bin mit ihm dann jetzt. Ins nächste Geschäft gegangen. den Horn gesagt, dass wir 3 Leberkässemen, 2 Liter Cola und eine Schachtel belgische Meeresfrüchte kaufen muss, weil ich ihm sonst auch sage. Ich muss die Schnur immer los, wieder. Ich glaube, du kannst jetzt ausschalten. Lange Cheek rauchen. Das ist ja Wahnsinn. Damit ich mein Luftpegel im Körper halten kann. Oder zu spät, nein. Weil das ist nämlich schon 5 und das ist schon ein bisschen grenzwertig. Also ich habe den angesagt, wegen Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen Staatsschutz. Ne? Naja, wem glaubt man mehr? Am Fernsehpolizisten oder an hundsgewöhnlichen Bürger? Ja, das würde ich auch sagen, oder? Und eigentlich, jetzt komme ich auf das Zug, eigentlich bin ich ja rechter schlanker Mensch. Aber dass ich meiner Rollen gerecht werde, muss ich mich jeden Abend auf so einer Art Blasburg aufsitzen. Und dann blast mich immer stundenlang auf. Ich sitze da nur drauf und pumpe da nur Luft in mich rein. Und dann gebe ich auf, wie beim Germtag ungefähr so gar die gleiche Zeit, eine Stunde. Ich bin halt meistens dann ab 12 Uhr Mitternacht schon rund wie ein Fußball. Aber in die 8 Stunden, so lange schlafe ich halt, geht mal wieder die Luft aus. Und damit ich dann in der Früh dann ausschau wie im Fernsehen, muss ich mal wieder, also geht mir die Luft wieder ein bisschen aus und ich schau dann in der Früh aus wie im Fernsehen, so wollte ich sagen. Und das kann ich den ganzen Tag halt so durchdrucken. Aber natürlich geben wir untertags dann auch wieder die Luft aus. Und ab 7 Uhr am Abend gehe ich dann gar nicht mehr aus dem Haus. Also das waren jetzt ein paar Wahrheiten aus meinem Leben. Es war schön, dass ich das wieder mal irgendwen sagen habe können. Ich habe sonst keinen zum Reden.